mein berühmtes Negerwiegen lieb, hab ich mitgebracht aus USA. Mami singt es, wenn der Tag entflieht. Einerli, einerlo, einerli, einerli, einerlo. Alle Kaffern sind aus Afrika. Ich wiege dich sanft, mein Kind, schlaf ein und spiele im Traum mit dem Mondenschein. Einerli, einerli, einerla. Alle Kaffern sind aus Afrika. Schnaf süß bis die goldene Sonne da. Einerli, einerli, einerla.